geht durch die Tür. Ich bin schwer verletzt und süchtig nach ihr. Ich fühl mich besessen und verloren, vergessen, wie nie geboren. Zerfetzt dein Tagebuch, ich find mich nicht, auch wenn ich such, denn nach dir kommt nichts. Und den ersten Tag verfluche ich. Nach dir kommt nichts, alles Neue macht mich fertig. Nach dir kommt nichts, ich will das nicht. Du bist und warst und wirst nie wieder alles sein. Ich hasse dich. Versuch, zerfetzt dein Tagebuch. Ich find mich nicht, auch wenn ich such, denn nach dir kommt nichts. Und den ersten Tag verfluche ich. Nach dir kommt nichts, alles Neue macht mich fertig. Nach dir kommt nichts, ich will das nicht. Du bist und warst und wirst nie wieder alles sein. Hasse dich!